Von meinem Jesus will ich singen, von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei. Singt, oh singt von meinem Jesus, von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei. Von seinen Wunden will ich rühmen, wie er die Sünder selig macht. Er hat's auch mir durch sein Versühnen himmlisches Licht zum Teil gebracht. Singt, oh singt von meinem Jesus, von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei. Den teuren Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft den Seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Hölle. Singt, oh singt von meinem Jesus, von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bitter Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei.